Deutschlandfunk. Hintergrundpolitik. Heute der europäische Kampf gegen die Drogen. Eine Sendung von Peter Kapern. Das Jahr 1989, so viel steht schon heute fest, wird mit einem traurigen Rekord enden. Die Zahl der Drogentoten in der Bundesrepublik wird, verglichen mit dem Vorjahr, dramatisch ansteigen. Das sagte Innenminister Schäuble am von den Vereinten Nationen ausgerufenen Weltdrogentag am vergangenen Montag voraus. Traurig auch andere mit dem Drogenmissbrauch eng zusammenhängende Bilanzen. Beschaffungskriminalität, Gewalt in der Drogenszene, soziale Ausgrenzung der Rauschgiftsüchtigen. Trotz umfangreicher Anstrengungen eine ansteigende Tendenz in allen diesen Bereichen. Und die gewaltigste Drogenwelle, das befürchten Experten, wird erst noch über uns hinwegrollen. Nämlich dann, wenn um die Jahreswende 1992-93 die Kontrollen an den europäischen Binnengrenzen wegfallen. Wir wollen heute der Frage nachgehen, wie entwickelt sich der Drogenkonsum? Und was mag auf die Staaten der europäischen Gemeinschaft zukommen, wenn die Grenzkontrollen abgeschafft werden? Und schließlich, welche Strategien sind erfolgversprechend beim europäischen Kampf gegen die Drogen? 1987 registrierte das Bundeskriminalamt 424 Drogentote. Ein Jahr später starben bereits 673 Menschen an einer Überdosis oder an Stoff, der mit tödlichen Substanzen gestreckt und verunreinigt war. Und schon jetzt zeichnet sich ab, die Bilanz des Todes wird 1989 eine neue Rekordmarke erreichen. Allein im ersten Quartal dieses Jahres forderte das Rauschgift 50 Opfer mehr als im Vorjahreszeitraum. Rauschgiftfahnder und Suchtberater schlagen Alarm. Aus gutem Grund, denn auch die Zahl der Erstkonsumenten steigt. Nach Wissen des Bundeskriminalamtes probierten vor 2 Jahren rund 5.100 Menschen zum ersten Mal sogenannte harte Drogen. Das sind Heroin, Opium und alles, was sich daraus an Berauschendem gewinnen lässt. Dazu zählt auch Kokain und alle daraus gewonnenen Billigvarianten, wie das berühmt-berüchtigte Crack. Von Drogenexperten wird Crack als das verheerendste Rauschgift bezeichnet, das jemals in den Handel gelangte. Schließlich zählen zu den harten Drogen die sogenannten Designer-Drugs, Rauschmittel, die in Chemielabors rund um den Globus gebraut werden, etwa LSD oder MDMA, was in der Szene als Ecstasy, Ekstase, bezeichnet wird. 1988 wurden in Wiesbaden schon 7.000 Personen registriert, die erstmals spritzten oder schnupften, schluckten oder schnüffelten. Die Dunkelziffer dabei dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Diese Zahlen lassen erahnen, in welchem Ausmaß in der Bundesrepublik Rauschgifte konsumiert werden. Mehrere 10.000 Fixer und Kokser sowie zwischen 200.000 und 2,5 Millionen Haschisch- und Marihuana-Raucher leben zwischen Flensburg und Berchtesgaden. Auch diese Zahlen beruhen auf Schätzungen. Niemand weiß, wie viele Bundesbürger tatsächlich mit dem Dealer handeln. Es wird immer schwieriger, exakte Daten über den Konsum verbotener Drogen zu ermitteln. Eine typische Drogenszene, relativ eingrenzbar und überschaubar, gibt es längst nicht mehr. Ob Schüler oder Manager, ob 12 oder 60 Jahre alt, überall wird zum Rauschmittel gegriffen. Neben der Zahl der Opfer sprechen die Daten über die Drogenkriminalität eine bedrückende Sprache. Der Kampf konkurrierender Drogenhändler wird zunehmend mit Gewalt ausgetragen. Straftaten auch auf Seiten der Endverbraucher. Ein Fixer muss für seine tägliche Ration Heroin rund 200 Mark aufbringen. 6.000 Mark im Monat allein für die Befriedigung der Sucht. Das ist auf legale Weise nicht mehr zu finanzieren. Deshalb nimmt die Beschaffungskriminalität immer größere Ausmaße an. Die Polizei in Freiburg zum Beispiel schätzt etwa, dass mehr als die Hälfte aller registrierten Auto- und Wohnungseinbrüche auf das Konto von Drogenabhängigen geht. Einbrüche und Überfälle, Raub und Diebstahl. Die Polizei wird in allen Städten von einer Straftatenlawine überrollt. Schäden in Milliardenhöhe werden angerichtet, um den Stoff zu finanzieren. Die Beamten des Bundeskriminalamtes zählen die Beschaffungskriminalität mittlerweile zu den besonders sozialschädlichen Straftaten, neben dem Terrorismus. Der wachsende Drogenmissbrauch, die sprunghaft ansteigende Begleitkriminalität, sie sind überwiegend das Produkt kühl kalkulierender Verbrechersyndikate, die weltweit den Drogenhandel organisieren. Vom Anbau des Schlafmohns in Pakistan oder des Coca-Strauches in Peru bis hin zum Endverbraucher in einer deutschen Kleinstadt haben sie Produktion, Export und Verkauf der Drogen fest im Griff. nur noch vergleichbar mit multinationalen Konzernen, folgt die Rauschgiftmafia über alle Grenzen hinweg den Prinzipien der Marktwirtschaft und erzielt dabei aber weitaus höhere Profite. Weltweit erreicht das organisierte Verbrechen jedes Jahr einen Umsatz von 300 bis 500 Milliarden Dollar im Drogengeschäft. Ein Vergleich: General Motors, der größte Industriekonzern der Welt, setzt jedes Jahr rund 100 Milliarden Dollar um. Im Drogengeschäft erwirtschaften die Verbrecherorganisationen die Hälfte ihrer Gewinne. Prostitution und Schutzgelderpressung geraten da zum Nebenerwerb. Mit dem Geld aus dem Drogengeschäft, den sogenannten Narkodollar, finanzieren die Verbrechersyndikate nicht nur ihre legalen Geschäfte. Sie kaufen damit Macht, schaffen eine Infrastruktur, die sie für die Strafverfolgungsbehörden in allen Ländern nahezu unangreifbar macht. Traurigstes Beispiel für den Einfluss der Kokainmafia ist der südamerikanische Staat Kolumbien. Robert Gerhardt schildert, wie die Rauschgiftkartelle Staat und Gesellschaft in dem Andenland zersetzt haben. Kokain ist König in Kolumbien. Der weiße Stoff beherrscht die Republik in den Anden. Der traditionelle Kaffeeexport ist vor Jahren wichtigster Wirtschaftszweig der 30-Millionen-Nation, wird inzwischen längst vom illegalen Kokainhandel übertroffen. Die Bosse der Drogenmafia aus Medellin, Cali oder Bogota gehören zu den reichsten Männern der Welt. Und sie zeigen keinen Skrupel, ihre Herrschaft in Kolumbien mit Gewalt und Bestechung, mit Erpressung und Morden am laufenden Band zu festigen und zu erhalten. Die Christliche Republik Kolumbien, eine der ältesten Demokratien in ganz Lateinamerika, ist zum Geisel der skrupellosen Drogenzaren geworden. Das größte Geschäft dieses tollen Jahrhunderts, neben dem der Waffenschieber, ist das Geschäft mit dem weißen Champagner unter den Drogen mit Kokain. Ein Kilo reine Ware geht weg für 60.000 bis 80.000 US-Dollar. Kokain hat die gesamte Nation korrumpiert und hält sie täglich in Atem. Manchmal gibt es Wochen mit über 400 Toten. Umgebracht, gekillt, ermordet, erschossen, erstochen, liquidiert. Pro Stunde 3 Personen. Kolumbien schlägt manchmal sogar die Mordrekorde von Traumstadt Rio de Janeiro. Aus der Café wurde die Kokainrepublik. Kokain ist an der Macht. Präsident Barco und sein Kabinett sind hilflos der politischen Guerilla, ebenfalls im Drogengeschäft und den milliardenschweren Drogenhändlern ausgeliefert. Wer sich ihnen in den Weg stellt, ist ein toter Mann. Hunderte von Richtern, von Polizisten, Journalisten oder Gewerkschafter wurden Opfer von Killerkommandos. Sie sind billig zu haben, 20 Dollar. Dafür ist ein Sicario zu kaufen. In Kolumbien haben sie Hochkonjunktur. Die Justiz des Landes liegt lahm. Kein Richter wagt, Leute von der bekannten Drogenmafia hinter Gitter zu bringen. Sie werden gekauft oder gekillt. Etwa 80% der Polizei ist unterwandert. Auch die Armee wurde infiltriert. Mit Drogendollar lässt sich alles kriegen. Politiker und Fußballvereine, Minister und Militär. Kolumbien ist kokainverseucht. Doch konsumiert wird woanders. 20 Millionen Kunden in den USA, etwa 5 Millionen in Europa. Es blüht das Geschäft. Seit Beginn dieses Jahres schnappt den US-Drogenfahnder 10 Tonnen Kokain. Es sollte über Mexikos grüne Grenze an den Konsumenten kommen. Andere Kanäle sind die vielen kleinen Flughäfen in Miami. Immer beliebter wird nun auch der Weg über die Gauner- und Gangsterstädte Rio und Recife nach Europa. Da wächst der Markt nach Preisverfall in Amerika, wo ein Kilo kaum noch 10.000 Dollar kostet. Sechsmal so viel zahlen die Händler jetzt in Westeuropa. Die Kokainzaren vom Medellin-Kartell werden etwa 120 Tonnen einbringen in Europa. Das vermuten die US-Drogenfahnder im Spähbüro von Bogota. 350 Tonnen gingen im vergangenen Jahr an die rund 20 Millionen Rauschgiftfreunde in den Vereinigten Staaten. Die Milliarden-Dollar-Gewinne füllen die Taschen der Drogenzaren. Das Kartell in Medellin, der Stadt des ewigen Frühlings, beherrscht den Markt. Eine kleine Gruppe finsterer Gestalten verdient allein auf dem US-Markt rund 10 Milliarden Dollar pro Jahr. Damit kann die Kokainfamilie die Escobars, die Ochoas und die vom einsitzenden Carlos Leder alles kaufen und alle in Kolumbien terrorisieren. Wie ein Geschwür wuchert der Einfluss des Drogenhandels in allen Lebensbereichen. Medellin hat längst einen traurigen Rekord. Die Hauptstadt des Kokains ist gleichzeitig die Metropole mit den meisten Morden in ganz Südamerika. Manchmal 20 Tote am Tag. Das Kartell hat Schulen zur Ausbildung von Killern. Keiner stellt sich der Kokainmafia in den Weg. Und die Männer von Medellin und die vom Konkurrenzunternehmen in Cali haben überall ihre Handlanger. Die heiße Schmuggelware kommt auf allen Schleichwegen. Versteckt ist sie unter Nelken aus Kolumbien oder verborgen in frivolen Damenbesuchs. Kokain ist ein booming Business, sagen die US-Drogenschnüffler, besonders jetzt in Westeuropa. Kokain zu. Und Europa könnte, so sagen die Fahnder, Millionen Dollar sparen, die es bald für die Folgen des Konsums ausgeben muss, wenn es heute energisch bekämpft oder die Droge sogar legalisiert, wie Schnaps und Zigaretten. Soweit unser Lateinamerika-Korrespondent Robert Gerhardt. Schon jetzt, gut 3 Jahre bevor die Schlagbäume an den Binnengrenzen der EG fallen, gibt es Hinweise darauf, dass die Drogenmafia, die kolumbianischen Syndikate in erster Linie, sich günstige Ausgangspositionen für den Binnenmarkt beschafft. Nachdem Mitte der 80er Jahre der amerikanische Kokainmarkt gesättigt war, verlagerten sie ihre Geschäfte gezielt nach Europa. Einfallstore für die Koks-Schmuggler sind Spanien und Portugal. Mit Dumpingpreisen lockten die Kleindealer überall auf dem Kontinent Erstkonsumenten an. Sie wurden zu Multiplikatoren der Abhängigkeit. Koks ist seitdem nicht mehr Schickimicki-Droge, Rauschmittel der Reichen, sondern Allerweltsdroge. Die kolumbianische Rauschgiftmafia ist in Europa fest etabliert. Wenn 1993 die Grenzkontrollen entfallen, sind Zoll und Polizei einer ihrer wenigen Waffen im Kampf gegen den Rauschgiftimport beraubt. Die Erfolgsstatistik der Grenzkontrollen, die dann nicht weiter fortgesetzt werden kann, erläutert Helmut Brandt, Direktor des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen. Ich greife mal auf das Jahr 1987 zurück. Ähnliche gelten aber auch für das Jahr 1988. So wurden in der Bundesrepublik Deutschland in 1987 insgesamt über 6000 Tatverdächtige beim Schmuggeln von Betäubungsmitteln aus den EG-Ländern Belgien, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden aufgegriffen. Davon allein 5.168 Tatverdächtige aus den Niederlanden. Eine andere Zahl, es gibt im Bereich des Grenzschutzamtes Aachen rund 220 Bundesgrenzschutz und 100 Zollbeamte. Von den über 5.000 Aufgriffen insgesamt in diesem Bereich im Jahr 1987 wurden 725 Personen wegen Rauschgiftdelikten aufgegriffen. Und eine letzte Zahl, was die Sicherstellung von Betäubungsmitteln durch den Zoll angeht, auch Zahlen aus dem Jahre 1987, zum Beispiel 8000 Kilogramm Heroin, 15.000 Kilogramm Kokain. Ich könnte es fortsetzen, will nur zusammenfassend sagen, die Betäubungsmittelsicherstellung an der deutsch-niederländischen Grenze machten knapp 30% der Sicherstellungen in der Bundesrepublik insgesamt aus. Ich glaube, diese Zahlen sprechen für sich. Dementsprechend düster fallen die Prognosen für die Zeit des Binnenmarktes aus. Noch einmal Helmut Brandt und Hermann Lutz, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Es wird uns viel an Erkenntnis verloren gehen über die Transportwege, zum Beispiel von Rauschgiftwarenmengen. Es werden die Sicherstellungszahlen ganz sicherlich sinken und ich vermute, dass der sogenannte Ameisenschmuggel zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik doch deutlich zunehmen wird und dass infolgedessen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Größe der Transportmengen zunehmen wird. Wir wissen, dass die Drogenmafia aufrüstet, ihr Vertriebssystem ganz einfach aufbaut und wir wissen auch, dass sie über Dumpingpreise versuchen, Abhängigkeiten zu schaffen bei Menschen. Das heißt für uns im Klartext, sie wollen diese starke Wirtschaftskraft dieses Raumes, wollen sie für ihre Geschäfte nutzen. Ich gehe davon aus, dass wir Zuwachsraten in den nächsten Jahren haben werden, die immer zweistellig sein werden, sowohl bei den Erstkonsumenten als auch bei dem, was wir am Markt noch sicherstellen, aber auch leider bei den Toten. In diese pessimistische Beurteilung des Drogenhandels auf dem europäischen Binnenmarkt will Innenminister Schäuble nicht einstimmen. Zum Weltdrogentag am vergangenen Montag prognostizierte er, dass es keine unvertretbare Verschärfung der Drogenprobleme geben werde, wenn die Schlagbäume fallen. Der Innenminister verwies darauf, dass Grenzkontrollen gegenüber organisierter Kriminalität ohnehin nur eingeschränkt wirksam seien. Anlass genug, sich Gedanken zu machen über zukünftige Strategien im War on Drugs, im Krieg gegen die Drogen, wie die Bekämpfung des Rauschgiftmissbrauchs mittlerweile heißt. Zwei Positionen stehen sich da gegenüber. Die eine plädiert für Aufrüstung, um dem organisierten Verbrechen gewachsen zu sein. Mehr Geld, mehr Personal für die Sicherheitsbehörden, Ausbau der Vorneverteidigung, das heißt mehr Beamte, die direkt in den Herkunftsländern der Drogen ermitteln. Dazu eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Polizeien der EG-Mitgliedsländer auf einer gemeinsamen Rechtsgrundlage, die bisher noch fehlt. Fernziel dieser grenzüberschreitenden Kooperation ist eine europäische Polizeibehörde. Alle diese Maßnahmen kündigte jetzt Bundesminister Schäuble für den künftigen Krieg gegen die Drogen an. Außerdem soll der Zugriff auf die Profite der Drogenhändler ermöglicht werden. Schwerpunkt Drogen. Heroin-Report, nicht nur bei uns, ein Blick aufs Fernsehprogramm. Heute Abend 20.15 Uhr in der Reihe Unter deutschen Dächern im Ersten. Eine Reportage über das Schicksal eines Fixers. Und ab 22 Uhr im ZDF-Doppelpunkt eine Drogendiskussion. Wir in heute Mittag berichten aus der Hochburg Hamburg. Der Hafen wurde zum größten Umschlagplatz für Heroin und Kokain in Deutschland. In Hamburg starben letztes Jahr dreimal so viele Menschen, meist junge Leute, an einer Überdosis wie noch 1985. Der Hamburger Senat überlegt, wie er das Drogenproblem anpacken soll. Der erste Bürgermeister Henning Foscherau von der SPD will neue Wege beschreiten. Ein Senatorenteam prüft derzeit, ob der Staat den Abhängigen den Stoff unter seiner Kontrolle ausgeben soll. Foscheraus Gedankenansatz, er will die Marktmacht der Drogenmafia brechen, will die Süchtigen aus dem Teufelskreis von Abhängigkeit und Kriminalität herausholen. Da werden ja in sehr vielen Fällen gezielt junge Leute süchtig gemacht, als Teil einer kaltblütigen Strategie, den Nachwuchs auf dem Kundenmarkt zu sichern für ein Milliardengeschäft weltweit. Wenn das aber so ist, dann muss man an diesen Mechanismus heran, um diesen Sumpf trocken zu legen. Die Reportage von Oliver Riebel aus Hamburg zeigt am Beispiel, wie junge Menschen an die Nadel geraten. Szenen aus der Hamburger Scene. Ich habe mit 12 fing ich an mit Hasch. Dann kam später so 16, kam Amphetamine, Speed und so. Dann Opium geraucht und so ein bisschen. Ja, und dann fing ich an zu drücken, aber den ersten Druck, den habe ich mir selber gemacht. Aber ich wusste, auf was ich mich einlasse. Diese Frau, nennen wir sie Katrin, hat eine typische Drogenlaufbahn hinter sich. Heute bekommt sie die Ersatzdroge Remidazin, hat eine feste Arbeit und eine eigene, saubere Wohnung. Aber ihre Kontakte zur Hamburger Drogenszene sind noch nicht abgerissen. Als Katrin anfing zu fixen, wusste sie genau, was sie tat, sagt sie. Der Frust wegen des zerrütteten Elternhauses war stärker als die Angst. In Katrins Freundeskreis sah der Anfang der Drogensucht oft ganz anders aus. Wir waren damals so eine Clique und das Typen, die jetzt, die Frauen waren jung, ne, wir waren ja alle jung, so dass die uns so eine Disco und so Kaptagon und Drogen ins Glas reingetan haben, die Mädchen mit nach Hause zu kriegen und so, ja, habe ich erlebt. Die sind von diesen Leuten auf den Geschmack gekommen durch die Droge und dann wollten sie es natürlich mehr haben. Und weil es erst verboten ist, man gehört zu einer, so eine Gang gehört man. Im Szene-Jargon, die Mädchen wurden von Dealern angefixt, ein fester Kundenkreis für die nächsten Jahre wird damit aufgebaut. Das, so spekuliert Bürgermeister Henning Foscherau, würde sich für die Dealer nicht mehr lohnen, wenn das Heroin von staatlichen Stellen an die Bereitsüchtigen abgegeben wird. Positiver Nebeneffekt, die Beschaffungskriminalität würde eingedämmt. Stefan, auch ehemaliger Fixer, sagt, wie er an das Geld für Heroin herangekommen ist. Außer Mord habe ich wirklich alles gemacht, um das Geld zu kriegen. Diebstahl, Einbruch, Prostitution, Betrug, Rezepte und Schecks und so. Also ich habe am Tag ungefähr 250 Mark gebraucht. Ich bin anschaffen gegangen. Ich habe gedacht, lieber anschaffen gehen, als mich jetzt klauen gehen und in den Knast zu gehen. Ne? Bei Ron habe ich Angst hatte vor einem Cool Turkey und so. Vor dem Turkey, den Entzugserscheinungen, bräuchten die Junkies keine Angst mehr zu haben, sollte aus der Überlegung des Hamburger Senats eines Tages ein praktikables Projekt werden. Doch so ein Projekt macht natürlich nur Sinn, wenn es von den Drogensüchtigen auch angenommen wird. Ich wäre hingegangen. Vorher hätte ich mir sicher sein können, die Spritzen sind sauber, ich hole mir nicht irgendwelche Krankheiten weg. Und ich werde dafür nicht bestraft. Keiner zeigt auf den Finger mit mir. Ich hätte es genutzt. In eine Drogentherapie wäre Katrin allerdings nicht gegangen. Bis heute hat sie keine Therapie gemacht, weil sie meint, die dabei auferlegte Isolation von der Außenwelt nicht ertragen zu können. Stefan sieht das anders. Er meint, das kostenlose Heroin hätte ihm geholfen, sich für einen Entzug zu entscheiden. Und zwar aufgrund dessen, weil meine gesamte Situation dann nicht durch diese ganze Kriminalität und diese ständige Beschaffungsdruck, weil meine Situation durch diese Sachen nicht so geprägt worden wäre, wie sie geprägt gewesen ist. Hätte ich also viel mehr Zeit gehabt und Möglichkeiten, über meine Zukunft und das, was ich machen will, nachzudenken, als ich sie so gehabt habe. Ich habe ja keine Zeit gehabt, irgendwie über mich nachzudenken, zu mir selbst irgendwie zu finden, weil ich ständig unter Druck war und ständig auf der Yacht nach dem Stoff gewesen bin, beziehungsweise auf der Yacht nach dem Geld für den Stoff. Wer drückt, ist unter Druck. Die Stimmen der Befragten wurden übrigens aus gutem Grund verzerrt, um die Anonymität zu wahren. Man konnte von den Befragten erfahren, dass da Zustimmung zu Vorausplänen da ist. Kritik daran kommt allerdings nicht nur von konservativen Politikern. Eine Mutter hält nichts von legaler Heroinausgabe durch den Staat, wie die Reportage von Kirsten Kahler zeigt. Ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, dass die Motivation eines Süchtigen, freizukommen von seiner Sucht, auf ein Minimum sinkt, wenn nicht sogar auf null, wenn ihm kostenlos durch den Staat die Droge zur Verfügung gestellt wird. Persönliche Erfahrungen von Helga Perwitz, der Mutter von zwei ehemals drogensüchtigen Töchtern. Warum, so meint sie, sollte ein Abhängiger aufhören zu fixen, wenn er die Drogen doch kostenlos bekommt? Legalisiertes Rauschgift, ein Schlaraffenland für Süchtige. Das meint auch ihre Tochter Regina. Den Fixern, so meint sie aus eigener Erfahrung, muss die Drogenbeschaffung möglichst schwer gemacht werden, damit sie von der Sucht wegkommen. Wenn sie nun aber vom Staat versorgt werden, wird das sicherlich auch auf einem Level sein, wo sie körperlich sich immer wohlfühlen werden. Und wenn es eben nicht genug ist, um richtig high zu werden, dann brauchen sie noch ein bisschen dazu zu kaufen. Also das ist rein therapeutisch absoluter Blödsinn für mich. Therapeutisch sinnvoll oder nicht? Eine Frage, die sich für den Hamburger Drogenberater Kai Wiese erst nach einem Probelauf beantworten ließe. Eigentlich ist er dafür, Drogensüchtige mit einer begrenzten Menge Stoff zu versorgen, um sie nicht auch noch für die Sucht zu bestrafen, um ihnen also Raum zum Nachdenken zu geben für die Entscheidung zum Ausstieg aus der Droge. Doch für ihn steht der Vorschlag des Hamburger Bürgermeisters isoliert in einem Umfeld, das auf Aussteiger nicht vorbereitet ist. Das Wichtigste am Forscherauplan ist das, was fehlt. Keine Wohnung, keine Arbeitsmöglichkeiten, keine Arbeitsprojekte, keine Behaushaltung von Therapie in einem Umfang, wo schnell und unbürokratisch jemand, wenn er sich dann entschieden hat, Therapie zu machen, das heißt auszusteigen, auch das wahrnehmen kann. Zu der Idee im eigentlichen Sinne, ich halte das für naiv, überhaupt zu glauben, dass man ins Drogengeschäft mit Hamburger Mitteln oder sogar mit bundesrepublikanischen rankommen kann. Das ist eine Mafia, die ist viel zu mächtig und die Profite sind zu groß, als dass man das tatsächlich so ändern könnte. Und außerdem, so sagt er, sei ja auch schon das bisherige Ersatzdrogenprogramm in Hamburg an genau dem gescheitert, was jetzt auch dem neuen Plan fehlt. Und das sind eben Wohnungen, Arbeitsstellen und Therapieplätze. Der Forscherauplan sei deshalb nur ein Ablenkungsmanöver vom bisherigen Fiasko. Und Stefan, der Ex-Junkie, hat mit dem Ersatzdrogenprogramm mittlerweile genug Erfahrungen gemacht, um genau das zu bestätigen. Alles halbe Sachen. Grundsätzlich fände ich das eine ganz tolle Sache, wenn Drogen nicht mehr illegal wären. Das würde sicherlich aus meiner Sicht als jemand, der 18 Jahre lang heroinabhängig war und dafür 6 Jahre im Knast gesessen hat, nur dafür eben abhängig zu sein und aus der daraus resultierenden Kriminalität, wäre das auf jeden Fall eine Sache, die zu begrüßen ist, grundsätzlich. Aber ich glaube nicht dran, weil noch nicht mal dieses viel einfachere Substitutionsprogramm richtig läuft. Ereignisse vom vergangenen Wochenende, die unter anderem einem Spitzenpolitiker das Leben gekostet haben, in diesen 60 Stunden ist allerhand passiert. Es hat eine Großoffensive begonnen der Regierung, der Streitkräfte, der Sicherheitskräfte gegen die Rauschgiftmafia und hat diese Offensive hat erstaunliche Erfolge gezeigt. Es sind beschlagnahmt worden Gebäude, Diskotheken, man hat Hubschrauber und Flugzeuge sichergestellt, 4 Tonnen Kokain, Supermärkte, Drogerien, Waffen, Raketen, transportable Raketen sind sichergestellt worden, über 300 Autos und so weiter und so weiter und schließlich auch noch 70 Landgüter, die besetzt worden sind. Zum Teil werden sie wahrscheinlich im Kurzverfahren, im Schnellverfahren enteignet. Und in den Fernsehnachrichten in Kolumbien läuft seit 2 Tagen ein unglaubliches Programm nach dem anderen. Die Leute sehen mit Staunen, wie eine kleine Minderheit in ihrem doch relativ armen Land gelebt hat. Da gibt es Bäder, die sind mit der besten Qualität von Marmor ausgestattet. Es gibt Wasserhähne aus Gold. Es gibt riesige Parks, in denen Blumenanlagen, die Initialen der Namen von Rauschgifthändlern, Drogenhändlern darstellen. Es gibt zoologische Gärten mit Giraffen, mit Elefanten, mit Zebras, mit Straußenvögeln, alles Tiere mit Elefanten, die es nicht in Lateinamerika gibt und die wir durch Zauberhand offensichtlich durch den Zoll gekommen sind und die Besitztümer der Rauschgifthändler schmücken. Die Polizei hat da hin und wieder ganz kuriose Sorgen. Ein Polizist ausgerüstet wie ein Rambo sprach beispielsweise einem Reporter ins Mikrofon: Was machen wir nun mit den Elefanten? Jeder Elefant braucht jeden Tag 2 Säcke Mohrrüben. Wer soll das bezahlen? Die Polizei hat nicht so viel Geld wie die Rauschgift-Mafiosi. Also das ist ungefähr das Panorama in diesen Stunden. Herr Busse, es gab ja Gerüchte, die US-Amerikaner, also Bush, der amerikanische Präsident, würde überlegen, Truppen nach Kolumbien zu schicken, amerikanische Truppen, um der Drogenmafia beizukommen. Das braucht Kolumbien also nicht nach den ersten Erfolgen im Kampf gegen die Mafia, so wie Sie es vorhin geschildert haben. Überlegungen im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, die sind auf 2 Gleisen gelaufen. Das eine Gleis, und das funktioniert offensichtlich, das ist ein Notstandsdekret, das die Regierung am vergangenen Wochenende unmittelbar nach dem Attentat auf den liberalen Politiker erlassen hat. Dieses Notstandsdekret erlaubt der Regierung, durch einen simplen Verwaltungsakt Drogenhändler in die USA abzuschieben, an die US-Behörden auszuliefern. Ein erster großer Boss ist festgenommen worden. Er heißt Eduardo Martinez Romero. Er war Finanzchef des berüchtigten Medellin-Kartells. 2 weitere sollen bereits in Haft sein. Man rechnet damit, dass im Laufe des Tages aus Washington eine Liste von 50 bis 100 Namen nach Bogota übermittelt wird von Leuten, die man ganz gerne in sicheren nordamerikanischen Gefängnissen hätte. Das ist die eine Linie. Die andere Linie waren die Angebote der nordamerikanischen Regierung, notfalls und dann, wenn die Kolumbianer darum bitten, auch Truppen zu entsenden nach Kolumbien. Das ist auf wenig Gegenliebe hier im Land gestoßen. Gestern haben Präsident Virgilio Barco aus Kolumbien und George Bush, der nordamerikanische Präsident, miteinander telefoniert. Und da hat Barco seinem nordamerikanischen Kollegen klipp und klar gesagt, es sei nicht notwendig, seine Ranger zu schicken und sie werden wahrscheinlich auch nicht kommen. Und die ersten Erfolge, die Sie geschildert haben, sprechen ja auch dafür. Sie sprechen dafür, obwohl man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Man sollte doch einige Tage abwarten. Manchmal wird kräftig propagandistisch zu Anfang zugeschlagen und hinterher verläuft es im Sand. Man muss sehen, wie diese Großoffensive in diesen Tagen weitergeht. Aus Bogota, Hero Bus. Uns werden geschickt.